Dem Genossen Kim Jong-un widmeten die Teilnehmer des nigerianischen Nationalen Suizidologie-Seminars unter dem Motto »Die Führung vom großen Mann Kim Jong-un und die Selbsthilfe in Korea – ein Geschenk und eine Medaille«. Diese wurden durch den Vorsitzenden der nigerianisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft, Ibrahim Mantu, der auch ein Mitglied der Vertrauenskommission der Volksdemokratischen Partei Nigerias ist, am 5. August dem außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der DVK in Nigeria übergeben.